die Bullen und auch die Politik wohl ziemlich angepisst davon waren, dass die lange Woche bedeutet hat, dass eine Woche lang ein nicht angemeldetes Straßenfest auch teilweise stattfindet. Also das hat man schon deutlich gemerkt, dass es denen nicht gefallen hat, dass wir uns da keine Erlaubnis irgendwie holen wollten, sondern das einfach ohne staatliche Kontrolle durchziehen wollten und auch die Message, die wir damit auch ganz klar zeigen wollten, hat eben war, wir nehmen uns die Straße, wenn wir es wollen und wenn wir sie brauchen und wir organisieren uns unter uns und wir brauchen euch halt eben, also Bullen, Ordnungsamt, staatliche Kontrolle, wir brauchen euch nicht, um uns gemeinsam zu vernetzen, um uns zu treffen, um verschiedene Sachen zusammen zu organisieren. Habt ihr vor, das nächstes Jahr wieder zu machen oder gibt es dann nächstes Jahr 2 Wochen? Also ein Ziel der gesamten Organisation der langen Woche war mit auch eine größere Vernetzung der Projekte rund um die Rieger Straße zu erreichen. Ich würde positiv auf nächstes Jahr schauen und mal gucken, was sich nächstes Jahr organisieren lässt, wie auch die Vernetzung zwischen den Projekten weitergeht. Also ich bin gegen eine Woche. Es war auf jeden Fall echt eine sehr anstrengende Woche. Also auch vieles war sehr schön, aber eine Woche sowas durchzuziehen ist schon fordert schon einiges an Kraft und Also ich glaube, ich würde ein Wochenende bevorzugen. Aber mal schauen. Wie bei vielen Interviews mussten wir auch dieses Gespräch für den Podcast ein wenig kürzen. Das komplette Interview findet ihr wie immer auf unserem Blog. Na, ob eine Woche oder ein Wochenende, Hauptsache es gibt weiterhin lange Nächte. Denn wenn Leute es schaffen, sich frei der Ordnungsrahmen unseres Staates zu organisieren, hat das ja immer einen leicht utopischen Beigeschmack. Oder was meinst du dazu, Emma? Psst! Leute, seid mal ruhig. Emma will was sagen. Jeder Versuch, das Existierende radikal zu verändern, jede erhabene Vision neuer Wege für die Menschheit, wurden bisher stets als Utopien bezeichnet. Emma sagt, unsere Rubrik mit Zitaten von Emma Goldman. 2015 jährt sich der Todestag der russischen Anarchistin nun zum 75. Mal. Zu diesem Anlass hört ihr ausgewählte Einblicke in ihr Denken. Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, 16 davon in Form von Brandanschlägen, 35 Übergriffe mit Körperverletzungen und fast 100 flüchtlingsfeindliche Demonstrationen oder Kundgebungen. Das sind die Zahlen für 2015 bis Ende Juli, welche die Amadeo-Antonio-Stiftung in Kooperation mit Pro Asyl zusammengetragen hat. Auch in Berlin findet diese Realität statt. Die Northeast Antifa rief in diesem Kontext im letzten Monat zu einer Demo in den Bezirken Weißensee und Hohenschönhausen auf. An vielen Orten Deutschlands häufen sich rassistisch motivierte Übergriffe. So auch in den Randbezirken Berlins. Zunehmend scheint in der BRD ein Klima vorzuherrschen, das Leuten mit Ressentiments, Fremdenfeindlichkeit und Angst ein ausreichendes Gefühl von Sicherheit und Rückhalt gibt, sodass sie sich trauen, ihre menschenfeindlichen Ansichten in Taten zu übersetzen. So kam es in Berlin-Weißensee und Hohenschönhausen in den letzten Monaten zu mehreren gewalttätigen Übergriffen. In Reaktion darauf fand am 23. Juli eine Demo statt, die von der Northeast Antifa ausgerichtet wurde und bei der die Tatorte dieser Übergriffe aufgesucht wurden. Im Folgenden hört ihr einen Redebeitrag, der einen dieser Vorfälle schildert. 1. Juli 2015, hier an der Buschallee. Eine Flüchtlingsfamilie aus Serbien ist Mittwochvormittag in der Buschallee von 5 Männern beschimpft, geschlagen und ausgeraubt worden. Sogar die 11-jährige Tochter bekam einen Fausthieb ab. Die 4-köpfige Familie aus Serbien lebt in einem Flüchtlingsheim in der Freienwalder Straße in Hohenschönhausen. Die Familie war gegen 8 Uhr am Mittwochvormittag auf dem Weg zurück in ihr temporäres Zuhause, als sie an der Buschallee Ecke Hansastraße einer roten Ampel warten mussten. Aus der nahegelegenen Kneipe bei Alberts, gut zu sehen hier zur Rechten, kamen plötzlich 5 Männer auf sie zugestürmt. Sie brüllten rassistische Parolen und schlugen auf den 42-jährigen Vater und seine 41-jährige Frau ein. Sogar die 11-jährige Tochter wurde von einem Fausthieb an der Schulter getroffen. Schließlich raubten die Angreifer den Brustbeutel des Vaters, in dem sich wenig Geld, ein Mobiltelefon sowie persönliche Dokumente befanden. Vater und Mutter hatten durch Schläge Schürfwunden erlitten. Die Tochter trug eine Prellung davon. Die Angreifer rannten nach der Tat weg. Zwei von ihnen konnten später in einem Imbiss gestellt werden. Bei den Verdächtigen, einem 24-Jährigen und einem 36-Jährigen, handelt es sich nach Angaben der Polizei um Deutsche, die bisher nicht als aktive Neonazis in Erscheinung getreten waren. Dies bestätigt nur erneut, was in Berlin schon längst bekannt ist. Der Alltagsrassismus und die Angriffe, die daraus erwachsen, werden von ganz normalen Deutschen begangen. Das Problem sind darum nicht bloß organisierte Neonazis, sondern die überwiegende Mehrheit der eigenen Nachbarschaft. Im dortigen Kiez kam es zu weiteren Übergriffen. Mitte Mai griff eine Person zwei Menschen, die als nicht deutsch wahrgenommen wurden, unvermittelt an und schlug auf sie ein. Am 18.07. wiederum wurde eine schwangere Person aus Polen beleidigt und körperlich angegriffen. Diese Auswüchse des deutschen Alltagsrassismus können dabei sicherlich als Krisenerscheinungen bezeichnet werden. Doch es sind nicht einfach nur frustrierte Deutsche, die die Gründe dafür, dass sich ihre soziale und ökonomische Lage verschlechtert, bei den Personen sehen, die sie als fremd wahrnehmen. Auch die deutsche Politik trägt ihren Teil zu dieser Entwicklung bei, da sie einerseits den Rassismus institutionalisiert und andererseits die Fremdenfeindlichkeit als vereinzelte Phänomene zu verharmlosen versucht. Den tief in der deutschen Gesellschaft verankerten Alltagsrassismus auch noch zu bagatellisieren, setzt der Scheißsituation nur noch einmal mehr die Krone auf. Und genau das tat letzten Endes der regierende Bürgermeister Michael Müller. Als Reaktion auf den feigen rassistischen Angriff gab er auf Anfrage des Tagesspiegels Folgendes zu Protokoll. Es ist unerträglich, dass eine Familie, die hier Schutz und Hilfe sucht, von ein paar Wirrköpfen auf der Straße attackiert und beleidigt wird. Zudem sei der Vorfall, Zitat, ein Angriff auf das friedliche Zusammenleben aller Menschen in unserer Stadt. Während Wortwahl und Denke des SPD-Bürgermeisters maßgebend, müsste man zwangsläufig behaupten, von Wirrköpfen regiert zu werden, nicht nur in Berlin. In den 90er Jahren forderten organisierte Nazis in Tateinheit mit dem deutschen Mob Deutschland den Deutschen und Ausländer raus. Und was tat die SPD? Als Antwort auf die brennenden Asylbewerberheime, sie bereiteten 1993 die faktische Abschaffung des Asylgesetzes vor und schafften es de facto ab. Heute, mehr als zwei Jahrzehnte nach Hoyerswerda, Mölln und Mannheim-Schönau, steht die deutsche Volksgemeinschaft wieder, Gewehr bei Fuß, um das zu fordern, was die Volksgemeinschaft nun mal fordert. Nämlich die Bereinigung der heimischen Scholle von allem Fremden, von allem Nicht-Identischen, von Asylbewerberinnen, von Muslimen, von Antifaschistinnen, von dieser hinterhältigen Gender-Mainstreamisierung und von der Linkspartei SED. Und was ist die Reaktion von SPD und anderen in diesen Zeiten, wo das Ausländergeschrei, das Ausländerrausgeschrei so laut und in den Straßen tönt wie lange nicht mehr? Sie verschärfen das armselige, mickrige deutsche Asylrecht noch einmal. Und zwar so, dass quasi jeder Geflüchtete auf der Straße spontan verhaftet werden kann. SPD-Bürgermeister Müller gehört einer Partei an, zum zweiten Mal in Folge das Asylgesetz verschärft hat und die keine Mühen scheut, Gewerkschaftshäuser oder Orte wie den Oranienplatz von Refugee-Aktivistinnen mit technisch hoch aufgerüsteten Einsatzhundertschaften brutal räumen zu lassen. Wenn es einen Angriff, um ihn mal zu zitieren, auf das friedliche Zusammenleben aller Menschen in dieser Stadt gibt, um bei den Worten von diesem Mann zu bleiben, dann geht dieser Angriff auch von Rot-Grün aus. Aber wie gut ist es doch, dass man Tino Sarrazin in der eigenen Partei weiß, dass man ein paar Nazi-Wirrköpfe vielleicht hier im Café Albert hat, auf die man getrost zeigen kann, weil sie weiter rechts stehen als man selbst. Und in diesem Sinne bleibt halt nur zu verbleiben, wir müssen weiter auf die Straße gehen gegen die scheißrassistischen Zustände. Wir können uns nicht auf die SPD und die Grünen verlassen, die nämlich weitaus eloquenter das Ausländer-Herausforderungsgezetere von Pegida, Bogesa und Co. umsetzen. Deswegen auf die eigenen Kräfte vertrauen, Rassisten bekämpfen, SPD verbieten, wie es sich mit einer rechten Organisation gehört, und Café Albert dicht machen. Deutschland hält's Maul. Wer sich ein genaueres Bild zur Lage in der BRD in Sachen fremdenfeindlicher Übergriffe machen möchte, findet den Link zur Chronik flüchtlingsfeindlicher Vorfälle und den zugehörigen Quellen auf unserem Blog aradio.blogsport.de.

Das Jobcenter kritisiert unterdessen die absehbare fehlende Vermittelbarkeit tausender Ex-JuristInnen, die weder resozialisiert noch in praktisch veranlagten Berufen eingesetzt werden könnten. Neues V-Mann-Gesetz für das Amt für Verfassungsschutz. Nach viel hin und her ist nun klar, dass der Verfassungsschutz auch weiterhin V-Leute einsetzen wird. Die brutale Mordserie des NSU habe hinreichend bewiesen, dass solche und ähnliche Vorhaben ohne V-Leute nicht machbar seien. Dennoch, ein besseres Management des Vertrauenspersonals soll es trotzdem geben. In Zukunft sollen keine verurteilten Straftäter mehr als V-Leute eingestellt werden. Denn das wäre verschwenderisch. Schließlich möchte man ja neue Straftäter generieren. Weiterhin sehe sich das Amt für Verfassungsschutz in der Pflicht, sichere Rahmenbedingungen für all jene interessierten, aber noch nicht straffällig gewordenen Leute zu schaffen, die so harmlose Straftaten wie das Zeigen des Hitlergrußes begehen möchten, aber sich nicht trauen, aufgrund der feindseligen Stimmung gegenüber solchen Verhaltensweisen in Teilen der bundesdeutschen Gesellschaft. So Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Abschaffung von 8-Stunden-Tag möglich. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk hält SPD-Politiker Klaus Bartel die Abschaffung des 8-Stunden-Tages für möglich. Ja, wir müssen ja erstmal feststellen, dass wir eher einen Bedarf haben, die Arbeitszeit wieder einzugrenzen. Die Arbeitsgemeinschaft für Anarchie, kurz AFA, bestätigt, na klar, die 5-Stunden-Woche reicht. Putin stiehlt Logo. Wie Untersuchungen des BND in bewährter Zusammenarbeit mit dem CIA ergaben, soll der russische Staatschef Wladimir Putin das offizielle Logo des G7-Treffens geklaut haben. Somit sei es nötig gewesen, unter widrigen und äußerst kurzfristigen Bedingungen ein neues Logo für das G7-Treffen im vergangenen Juni erstellen zu lassen, was zu einer Kostenexplosion geführt habe. Gerüchten zufolge sei dieser spektakuläre und eigentlich noch spekulative Diebstahl auch Hintergrund für die massive Polizeipräsenz in Garmisch-Partenkirchen gewesen. Man habe gehofft, den Täter noch vor Ort zu erwischen, heißt es in einem informellen Schreiben, das dem A-Radio vorliegt. Nach gegenteiliger Darstellung aus dem Kreml habe Putin nichts geklaut, sondern er habe sich nur sein Eigentum zurückgeholt. Schließlich habe er das Logo selbst gemalt. Burschenschaftsverband lehnt Berufungsverfahren ab. Josef F., der Anfang 2014 aufgrund angeblichen Landfriedensbruchs, versuchter schwerer Körperverletzung und schwerer Sachbeschädigung während des Burschenschafterballs in Wien zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt worden war und seine Strafe bereits abgesessen hat, hatte Berufung gegen das Strafmaß eingelegt. Auf Empfehlung des Mitglieds der schlagenden Burschenschaft Arminia, Harald Eisenmenger, der zufällig gleichzeitig österreichischer Generalprokurator ist, wurde der Antrag auf Berufung abgelehnt. Subventionsskandal um Deutsche Lufthansa AG. Um potenziellen Renditeeinbußen im Zuge des Flugzeugabsturzes ihrer Tochtergesellschaft Germanwings entgegenzuwirken, greift die Bundesregierung dem Luftfahrtunternehmen Lufthansa unter die Arme. Der Kniff, auf den die Regierungsoberen gekommen sind, nutzt praktisch die Konjunktur der von der Regierung selbst mitverursachten Fluchtbewegung in Richtung Europa. Das einwandfreie Perpetuum mobile staatlicher Subventionsleistungen basiert auf der neuen Asylrechtsverschärfung, die die unvermeidlichen Begleiterscheinungen einer Flucht nach Deutschland mit der Internierung ahnden soll. Im Endeffekt, so geben Beobachterinnen zu bedenken, handelt es sich hierbei um nichts anderes als verdeckte Subvention durch vermehrte Abschiebung auf dem Luftweg. Es ist nun in aller Munde. Gegen die Betreiberinnen des überwachungskritischen Blogs netzpolitik.org ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Landesverrat. Aufgrund lautstarker Proteste lässt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen erstmal ruhen. Unsere Kommentatorinnen, Anna und Arthur, halten zur Abwechslung nicht das Maul, wenn es um Polizei und Justiz geht, sondern reden über den vorliegenden Fall. Landesverrat also. Nicht schlecht. Als allererstes wollen wir aber natürlich den Kolleginnen von Netzpolitik.org herzlich gratulieren. Da haben sie uns richtig ein Schnippchen geschlagen. Es scheint, dass wir uns mit unserer eigenen Berichterstattung etwas mehr Mühe geben müssen, wenn wir da mithalten wollen. Aber Spaß beiseite, auch weil wir aus gewissen Gründen fürchten, nicht auf eine derartige Welle der Solidarität hoffen zu können, warum denn nun dieses Ermittlungsverfahren wegen Landesverrats? Na, die Leute von netzpolitik.org sollen vertrauliche Daten des Verfassungsschutzes weitergegeben haben. Konkreter gesagt, sollen sie diese sogar auf ihrem Blog

Wieso die ganze Mühe? Kein Geheimdienst? Keine geschredderten Akten? Keine Erfordernis, nicht vorhandene Akten zu veröffentlichen? Wäre das nicht ein einfacher Weg, das Problem des Landesverrats zu lösen? Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Ja, wir sind wieder soweit. Zeitungen durchforsten, Internetmagazine durchblättern, sowie andere Wörtersammlungen aus dem letzten Monat. Warum tun wir das eigentlich? Ja, richtig. Wir wollen schauen, wie sich die Anarchie nach und nach überall festsetzt. Sie nimmt immer mehr Raum in Beschlag, bis niemand mehr ohne sie kann. Aber darüber hinaus lernen wir vielleicht auch was daraus, welche Erfolge sie überall erringen konnte. Es ist schade natürlich, aber die Lieblingsbetätigung der Deutschen ist nun mal das Autofahren. Entsprechend gibt es gerade in dem Bereich die größten Fortschritte in Richtung der Anarchie. Und nein, wir sprechen nicht über autonome Fahrzeuge, die, auch wenn der Name anderes vermuten lassen würde, uns keinen Schritt weiterbringen werden. So fürchten wir. Nein, es geht natürlich um anarchische Zustände im Straßenverkehr. So berichtet die bayerische Heimatzeitung iDuWa, Isar, Donauwald, unter dem Titel »Hier herrscht morgens das blanke Chaos. Geht da noch mehr?« über die Situation in Straubing, weltweit als Hochburg der Anarchie bekannt. Zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr herrsche an dieser Kreuzung Anarchie. Jeder Autofahrer versuche, nachdem er einigen Grünphasen tatenlos zugesehen hat, sich gerade noch bei dunkelgelb in die Kreuzung zu drängeln. Schließlich warten wenige hundert Meter weiter die beiden nächsten Ampeln. Wer trödelt, der verliert. Was wie die Anleitung für ein brandneues Brettspiel klingt, birgt alle Zutaten für eine angenehme anarchische Stimmung auf der Straße. AutofahrerInnen, die selbst bei Grünphasen ruhig abwarten und sich auf die Dunkelgelbphasen zum Weiterfahren beschränken. Das würde sicher zu einer deutlichen Entspannung auf und neben der Straße führen. Weiter so. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz wollte da nicht nachstehen und organisierte gleich eine Telefonaktion, bei der die Bevölkerung sich zum sogenannten Aufregerthema Fahrradfahrer in Mainz auslassen konnte. Unter dem Titel Anarchie, Ausraster, Aggression. Umgangsformen der verschiedenen Verkehrsteilnehmer sind Aufregerthema. Berichtet die Zeitung unter anderem von einem Anruf von Helmut. In Mainz herrscht Fahrradanarchie. Ich habe neulich einen Radfahrer erlebt, der mit dem Eis in der Hand durch die Fußgängerzone an einem Polizeiauto vorbeigefahren ist. Und die Polizisten haben nichts gemacht. Helmut scheint etwas aufgebracht zu sein, verkennt er aber, dass offensichtlich selbst die Polizei die Zeichen der Zeit erkannt hat. Wir erklären es Helmut aber gerne nochmal. Wenn in Mainz Fahrradanarchie herrscht, ist es ganz selbstverständlich, dass die selbsternannten OrdnungshüterInnen einfach weggucken. Denn derartig hierarchisierte und gewaltvolle Organisationen werden in einer anarchischen Gesellschaft schlicht nicht geduldet. Unter dem Titel »Was ist eigentlich Anarchie?« widmet sich auch die Zeitung Direkte Aktion dem Thema Anarchie. Leider verkennt das Blatt völlig die Situation, behauptet es doch, die meisten werden das Wort schon mal gehört haben. Anarchie. Immer wieder taucht es auf, in den Nachrichten zum Beispiel, wenn die Anarchie mal wieder herrscht oder irgendetwas in Anarchie zu versinken droht. KünstlerInnen und RegisseurInnen wird Anarchie oft positiv zugesprochen. Alles in allem überwiegt aber die Angst und Ablehnung vor der Anarchie. Wie unsere Rubrik »Wo herrscht Anarchie?« Monat für Monat neu bestätigt, werden in den Nachrichten kontinuierlich die Fortschritte der Anarchie festgehalten. Für uns gilt daher das Motto, diese schlicht und einfach zu entdecken und offen zu legen, auch wenn die Zeitungen selbst manchmal von ihrem Tun keine Ahnung haben. In einem überraschenden Beitrag über den FC Bayern München schwelgt Focus Online in der Erinnerung an die Münchner Räterepublik. In dem Artikel heißt es: Und wie immer, wenn den Fans des FC Bayern etwas nicht passt, wird an die guten alten Zeiten erinnert. Seit Hoeneß nicht mehr im Amt ist, herrscht Anarchie, schreibt Horst Bühntrup. Offenbar in Anlehnung an die Geschehnisse von 1919. In jenen guten alten Zeiten herrschte tatsächlich Anarchie in Bayern. Der Fokus scheint darauf zu setzen, dass es bald wieder soweit ist. Wir drücken die Daumen. Zur Farce wird die Anarchie, wenn sie allerdings von einem Medium wie den deutschen Wirtschaftsnachrichten angeführt wird. Dieses rechtslastige Dingsbums, ganz echt mit Deppenleerzeichen zwischen Wirtschafts- und Nachrichten und das, wie Markus Beckedahl auf netzpolitik.org schreibt, Der Kopp-Verlag für irgendwas mit Wirtschaft geht unter dem Titel Ein tödliches Virus. Die Demokratie in Europa wird zur Farce. Auf die Lage in Griechenland ein. Bereits merkwürdig wird es in der Einleitung. Regierungen und Parlamente sind dazu da, von der Gemeinschaft Schaden abzuwenden und für eine gerechte Ordnung zu sorgen. Vollends absurd wird es allerdings, wenn DWN ausführt. Sie sind das Gegenprogramm zur Anarchie und Chaos. In der Eurozone herrscht längst die von oben betriebene Anarchie. In Griechenland wird das Chaos folgen. Ob in Griechenland nun Chaos ausbrechen wird oder doch Anarchie, das wissen wir natürlich nicht. Aber Anarchie von oben? Du meine Güte, ihr habt da vom Führer falsche Infos bekommen, Leute. Zum Schluss möchten wir auf eine Glosse in der freien Presse aus Sachsen eingehen. Unter dem Titel Der Schildbürgerstreich oder Eine Stadt versinkt im Chaos. Heißt es dort zunächst? Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute, warum freie Fahrt für freie Kehrmaschinen das Überleben der Zivilisation sichert. Und tatsächlich geht es hauptsächlich um Kehrmaschinen, sprich um Maschinen, die die Straßen sauber halten sollen. Ein durchaus ehrenwertes Anliegen wäre dann nicht das sächsische Innenministerium. In einer 2002 erstellten, aber noch aktuell verwendeten Argumentationshilfe beteuert das Ministerium, da nach heutigen Erkenntnissen zumindest in kritischen Regionen die Übergänge von der Unsauberkeit zur sozialen Verwahrlosung und schließlich zur Kriminalität fließend sind, ergeben sich in Ausnahmesituationen Fallkonstellationen, in denen es nicht nur die öffentliche Ordnung, sondern die von der Straßenverkehrsordnung erfasste öffentliche Sicherheit zu erhalten gilt. Die Zeitung kommt entsprechend zum Resümee. Anders ausgedrückt, wo die Kehrmaschine nicht patrouilliert, herrschen Chaos, Anarchie, Gewalt. Nun nicht ganz. Es kommt doch sehr stark darauf an, wer die Kehrmaschinen kontrolliert. Wenn es das sächsische Innenministerium ist, herrscht auch bei deren Einsatz Chaos und Gewalt. Niemals jedoch Anarchie. Auch im schönsten Hochsommer kann es ja mal Regentage geben. Damit ihr dann nicht aufgeschmissen seid, gibt es jetzt den Linktipp. Diesmal wollen wir euch die Seite submedia.tv empfehlen. Dort findet ihr viele Videos des englischsprachigen Submedia-Kollektivs. In den längeren und kürzeren Filmen geht es vor allem um die anti-autoritäre und anarchistische Bewegung, meistens inklusive einer ordentlichen Portion Riot-Porn. Auch der Videopodcast Stimulator findet sich dort. Einige von euch werden ihn sicherlich kennen. Die sprechende Person widmet sich da meistens aktuellen sozialen Bewegungen wie Blockupy in Frankfurt oder den protestierten Studis in Chile. Auch geschichtliche Themen wie die Oka-Krise vor 25 Jahren kommen nicht zu kurz. Dort ging es um einen Konflikt zwischen einer Gruppe Mohawk und der Stadt Oka in Kanada, die auf dem Gebiet der indigenen Bevölkerung gerne einen Golfplatz bauen wollten. Geschafft hat die Regierung das nicht, sogar die Polizei wurde zwischendurch wieder nach Hause geschickt. Doch genug gespoilert, schaut's euch doch einfach selber an. Ach was, wir wollen mal nicht so sein. Die Oka-Krise in 5 Minuten ist doch ein willkommenes Geschenk für unsere Geschichtsrubrik. Wir haben den kurzen Abriss der Geschehnisse, die Gord Hill, ein indigener Aktivist, für den Stimulator vorträgt, kurzerhand übersetzt und haben hier die deutschsprachige Audioversion des Videos für euch. Vor 25 Jahren. Die Oka-Krise. I think one of the most important examples of current indigenous resistance was the Oka crisis of 1990. Ich denke, eines der wichtigsten Beispiele für aktuellen indigenen Widerstand ist die Oka-Krise von 1990. Die Mohawks von Kanesetake, einem kleinen Reservat bei der Stadt Oka, widersetzten sich gegen die Erweiterung eines Golfplatzes und einer Eigentumswohnanlage. Diese Projekte hätten ein Eindringen in eines der letzten Waldareale bedeutet, in denen die Mohawks zwischen Pinien ihre Zeremonien tätigen, das traditionelle Lacrosse spielen. Auch Friedhöfe liegen in diesem Gebiet. Sie begannen also 1989-1990 mit Kampagnen zum Stopp dieser Pläne. Sie organisierten Proteste und brachten Petitionen ein, sie gingen zur Stadtverwaltung von Oka, um zu versuchen, die Erweiterungen zu stoppen. Die Stadtverwaltung reagierte darauf einfach nur arrogant und wollte den Leuten einfach nicht zuhören. So begannen sie, eine kleine dreckige Straße zwischen den Kiefern von Kanesetake zu blockieren und hielten diese Blockade dann für ein paar Monate. Die Verwaltung versuchte daraufhin, ein Gerichtsverfahren einzuleiten, um den Abbau der Blockade anordnen zu können. Am 11. Juli schickte die Polizei von Quebec eine große, schwer bewaffnete Einheit zur Blockade, mit M16-Gewehren, Tränengas und anderem Zeug. Sie sollten diese friedliche Blockade abbauen, aber dort waren dann schon eine Menge Warriors, die zur Verteidigung der Blockade gekommen waren. Das heißt, hinter den Protestierenden waren bewaffnete Warriors. Und als die Polizei dann kam und Tränengas abfeuerte, verwickelten die Warriors sie in ein kurzes Waffengefecht, bei dem ein Polizist erschossen und getötet wurde. Engaged them in a short firefight, and one of the police officers was shot and killed. After this shootout, the Quebec. Die Polizei rückte erstmal ab, und so begann eine 77 Tage lange bewaffnete Belagerung der Mohawk-Gemeinschaft in Kanesetaki. Am selben Morgen besetzten Mohawks in Kanawaki die Mercier Bridge, auch bewaffnet. Sie besetzten sie zum einen als Akt der Solidarität, aber auch um Druck auf die Regierung in Quebec auszuüben, denn die Mercier Bridge war sehr stark von Pendlerverkehr zwischen der Stadt Montreal und ihren Vorstädten genutzt. Hunderttausende von Menschen nutzten diese Brücke jeden Tag, um zur Arbeit zu kommen. Als diese Belagerung begann, wurden Tausende von Polizisten eingesetzt. Schließlich, nach 2 oder 3 Wochen, wurden auch die kanadischen bewaffneten Einheiten eingesetzt. Eine Brigade von 4.500 Soldaten mit allem Drum und Dran. Panzer, Kampfmontur, Transporter, Tanks, Hubschrauber, Jets, Artillerie und Marineeinheiten. Das alles, um die zwei Gemeinschaften von Kanesetaki und Kanawaki im Zaum zu halten. Tanks, Helikopters, Jets, Artillery Units and Naval Forces as well, to contain these two communities of Kanesetaki and Kanawaki. There was mass rioting by the white Quebecois. Es gab Massenriots von den weißen Quebecern, Anwohnenden von Chateauguay, einer naheliegenden Stadt, die vom Militär verlangt haben, reinzugehen und den Aufstand zu zerschlagen. Die lokalen rassistischen Spannungen wurden buchstäblich entflammt. Über das gesamte Land entwickelte sich eine große Solidarität mit den Mohawks. Es gab überall Proteste, Besetzungen von Regierungsgebäuden, Besetzungen und Abriss von Brücken und Bahnstrecken. Es gab Sabotage, Strommasten wurden umgeschmissen, Brücken angezündet. Die Regierung von Kanada war durch diese Pattsituation konfrontiert mit einem Aufruhr, und das war natürlich der einflussreichste Faktor, der die Regierung dazu brachte, die Gewalt des Militärs zu begrenzen. Und die 77 Tage dauernde Belagerung endete, als die Mohawks ihre Waffen verbrannten und aus dem Gebiet gingen, das sie eingegrenzt hatten. Aber sie weigerten sich, sich zu ergeben, und kamen in Auseinandersetzung mit dem Militär und der Polizei, als diese versuchte, in das Gebiet einzudringen. Das war das Ende der 77-Tage-Blockade. Etwa 30 bis 40 Leute wurden später vom Gericht freigesprochen, da anerkannt wurde, dass sie sich selbst verteidigt haben, und die Golfplatzerweiterung und das Eigentumswohnprojekt wurden nie umgesetzt. Die Mohawks waren also erfolgreich. Und sie haben nicht nur in ihrem lokalen Kampf gesiegt. Sie haben damit auch geholfen, indigenen Widerstand zu inspirieren, waren tonangebend für indigenen Widerstand durch die 1990er hindurch und sogar bis heute. So the Mohawks were victorious, and not only were they victorious in their local struggle, but they helped inspire indigenous resistance and set the tone for indigenous resistance throughout the rest of the decade of the 1990s and even up to this day. Und heute geht es in nordamerikanischen, von indigenen Gemeinschaften bewohnten Gebieten vor allem darum, sich gegen das zerstörerische Fracking aufzulehnen. Wer sich weiter über die Mohawk Warriors informieren möchte, kann zum Beispiel die digitale Version eines Artikels des Journals Upping the Ante aus Kanada lesen. Wir haben auch einen längeren Film über das Leben in Kanesetaki, dessen Erhaltung immer wieder erkämpft werden muss, bei archive.org gefunden. Verlinkt sind diese beiden Quellen natürlich auch auf unserem Blog aradio.blogspot.de. Das war es auch schon wieder für diesen Monat. Wir wünschen euch allen noch einen schönen Restsommer und lassen natürlich nächsten Monat wieder von uns hören. Kritik und Feedback schickt ihr bitte an aradio-berlin@riseup.net oder geht über unseren Blog aradio.blogsport.de oder über Twitter @aradio_berlin. Bis zum nächsten Mal.